Erster, die Philister kämpften gegen Israel. Die Israeliten liefen weg. Viele starben auf dem Berg Gilboa. Zweiter, die Philister verfolgten Saul und seine Söhne. Sie töteten Jonathan, Abinadab und Malchishua. Dritter, der Kampf gegen Saul war sehr hart. Die Bogenschützen fanden ihn. Saul hatte Angst vor ihnen. Vierter, Saul sagte zu seinem Helfer, töte mich mit dem Schwert. Die Feinde sollen mich nicht quälen. Der Helfer hatte Angst. Da tötete Saul sich selbst, Rasse 5. Der Helfer sah, dass Saul tot war. Dann tötete er sich auch selbst mit dem Schwert. Sechster, so starben Saul und seine drei Söhne. Seine ganze Familie starb an diesem Tag zusammen. Siebter, die Israeliten im Tal sahen die Flucht. Sie verließen ihre Städte und flohen. Die Philister wohnten dann dort. Achter, am nächsten Tag kamen die Philister. Sie fanden Saul und seine Söhne auf dem Berg Gilboa. Neunter, sie nahmen seinen Kopf und seine Waffen. Sie erzählten überall in ihrem Land von dem Sieg. Zehnter, sie legten seine Rüstung in ihren Tempel. Seinen Kopf hängten sie im Tempel von Dagon auf. Elfter, die Leute in Jabes in Gilead hörten davon. Sie erfuhren, was die Philister mit Saul getan hatten. Zwölfter, mutige Männer holten die Toten. Sie brachten sie nach Jabes. Sie begruben sie unter einem Baum und fasteten. Dreizehnter, Saul starb, weil er Gott nicht gehorchte. Er hielt sich nicht an Gottes Wort. Er fragte einen Geist um Rat. Vierzehnter, er fragte Gott nicht um Rat. Darum ließ Gott ihn sterben. David wurde der neue König.